Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, are you functioning as the member that God desires or that you want or your pastor wants? Bist du das Körperteil, was Gott sich wünscht oder was du selbst sein willst oder was dein Pastor will? That's an important question for you to figure out. Das ist eine wichtige Frage, die du für dich klären solltest. I love how the Passion puts the next statement in verse 19. Ich liebe es, wie die Passion-Übersetzung die nächste Aussage in Vers 19 formuliert. Do you know, I've thought about this for such a long time. Darüber habe ich so lange gelehrt. A diversity is required. Die Vielfalt ist notwendig. Do you know, at large, the church has fought diversity. Im Großen und Ganzen wurde Vielfalt in der Gemeinde bekämpft. The church has made diversity something that we call rebellion. Die Gemeinde hat Vielfältigkeit zu etwas gemacht, das wir Rebellion nennen. Oh, you don't fit in. Du passt nicht rein. Listen to me. Hör mir zu. Diversity is unity. Vielfalt ist Einheit. But insecure leaders always feel threatened by diversity. Aber unsichere Leiter fühlen sich immer durch Vielfältigkeit bedroht. But in reality, there is nothing more beautiful than diversity. Aber in Wirklichkeit gibt es nichts Schöneres als Vielfalt. Take Debbie and me. Schau Debbie und mich an. There are two people have been married for more than 35 years. They are so different from one another. It's shocking. Es gibt zwei Menschen, die seit 35 Jahren verheiratet sind und so unterschiedlich sind, dass es schon fast schockierend ist. I think it's beautiful. Ich finde das schön. It's diversity. It enriches one another. Es ist Vielfalt, die einander bereichert. Take Daniel and me. Oder Daniel und ich. We are completely different in so many ways. Wir sind in vielerlei Hinsicht so unterschiedlich. And yet Daniel and me have been walking together for years in perfect unity and harmony and honor for one another. Aber trotzdem gehen wir seit Jahren in perfekter Einheit, Harmonie und gegenseitiger Ehre einen gemeinsamen Weg. Take Vinicius. Oder Vinicius. Do you know our ministry, whether it's Brazilian Kids Care, whether it's School of the Prophetic and Supernatural, or whether it's whatever we do through the rest of our ministry. Unser Dienst, ob Brazilian Kids Care, die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen oder welcher Bereich auch immer, is overloaded with diversity. Ist überladen von Vielfältigkeit. And I love that. Und ich liebe das. Vinicius and me are so diverse, you have no idea. Vinicius und ich sind so unterschiedlich, du hast gar keine Ahnung. Do you know, we have proven that diversity can be real unity. Weißt du, wir haben bewiesen, dass Vielfalt wahre Einheit sein kann. And once we understand that this is how God wants the body. Sobald wir verstehen, dass Gott den Leib auf diese Weise möchte. Not this is how God tolerates the body, how he wants it. Nicht wie er den Leib toleriert, sondern wie er ihn sich wünscht. It literally says diversity is required. Es heißt wortwörtlich, die Vielfalt ist notwendig. For if the body consisted of one single part, there wouldn't be a body at all. Denn wenn der Körper nur aus einem einzigen Teil bestünde, gäbe es gar keinen Körper. You would have a monster. Du hättest ein Monster. Do you know, in several occasions I was invited to have a meeting with some very big prominent figures. Bei einigen Anlässen wurde ich eingeladen, mich mit ein paar großen bekannten Persönlichkeiten zu treffen. Figures in the world, figures in the business, figures in the kingdom of God. Persönlichkeit in der Welt, im Beruf, im Königreich Gottes. You know, and many times they have come to ask me to actually give them advice. Und oftmals haben sie mich gebeten, ihnen einen Rat zu geben. But do you know, most of the time, unless you tell them exactly what they want to hear, they don't want your advice. Aber oft ist es so, wenn du ihnen nicht genau das sagst, was sie hören wollen, dann möchten sie deinen Rat nicht. So I've decided that people who say they want my advice, but they only want me to confirm what they already want to do and do anyhow, I don't have time for that. Ich habe beschlossen, keine Zeit für Leute zu haben, die zwar sagen, dass sie meinen Rat möchten, aber nur damit ich sie in ihrem Tun bestätige und um damit weiterzumachen. That's not a body that's functioning. Das ist kein funktionierender Körper. There is no diversity. Da gibt es keine Vielfalt. You know, there are some few exceptions. Also, es gibt schon ein paar wenige Ausnahmen. I have one friend that the Lord connected me, a very, very prominent person. Ich habe einen Freund, mit dem der Herr mich verknüpft hat, eine sehr, sehr bekannte Person. You know, and when we get together, he listens, he opens his heart. Und wenn wir zusammenkommen, dann hört er zu und öffnet sein Herz. He understands understands that I have something that he doesn't have. Er versteht, dass ich etwas habe, was er nicht hat. And I understand that he has something that I don't have. Und ich verstehe, dass er etwas hat, das ich nicht habe. You know, God longs for true diversity in the body. Gott sehnt sich nach echter Vielfalt im Leib. Because as the body in diversity learns to walk in honor and respect, it creates real unity. Denn wenn der Leib in seiner Vielfalt lernt, in Ehre und Respekt zu leben, bildet sich wahre Einheit. So look how he continues. Schau, wie es weitergeht. Diversity is required, for if the body consisted of one single part, there wouldn't be any body at all. Also, die Vielfalt ist notwendig, denn wenn der Körper nur aus einem einzigen Teil bestünde, gäbe es gar keinen Körper. So now, in verse 20, he says, we see that there are many different parts and functions, but one body. Und dann sagt er in Vers 20, wir sehen also, dass es viele unterschiedliche Teile und Funktionen gibt, aber nur einen Körper. Do you know what's interesting? Weißt du, was interessant ist? He literally emphasized that when there are many diverse, that's when the body is one. Er betont buchstäblich, dass der Leib dann eins ist, wenn viele unterschiedlich sind. So what does it mean? Was heißt das also? It means diversity is true unity. Es bedeutet, Vielfältigkeit ist wahre Einheit. And you know what? If we can be secure leaders, we will celebrate diversity. Weißt du, wenn wir sichere Leiter sein könnten, würden wir die Vielfalt feiern. Look, if I understand that what I am in the body of Christ, schau, wenn ich verstehe, was ich im Leib Christi bin, and if Daniel understands what he is, und wenn Daniel versteht, was er ist, and Debbie understands what she is, und Debbie versteht, was sie ist, and our videomaker understands what he is, und unsere Videomaker versteht, was er ist, and nobody's trying to be somebody else, but we all work together in unity, und wenn niemand versucht, jemand anderes zu sein, sondern wir alle in Einheit zusammenarbeiten, glorifying Jesus, und Jesus verherrlichen, Jesus will be great and Jesus can express himself. Dann wird Jesus groß und er kann sich ausdrücken. I have been used by God to impact thousands, tens of thousands, I don't know, hundreds of thousands of Brazilians. Gott hat mich verwendet, um Zehntausende oder Hunderttausende Brasilianer zu erreichen. Here in Brazil. In Brasilien. But how? Aber wie? Through Daniel. Durch Daniel. Isn't that incredible? Ist das nicht herrlich? So Daniel never tried to be me. Daniel hat nie versucht, wie ich zu sein. And I never tried to be him. Und ich habe nie versucht, wie er zu sein. We know that we both have something from God. We both function where we are and together by unity we share the goodness of God. Wir wissen, dass wir beide etwas von Gott bekommen haben. Wir beide wirken da, wo wir sind, und zusammen geben wir in Einheit die Güte Gottes weiter. If the church lives like this, we will change our worlds. Wenn die Gemeinde so leben würde, würden wir unsere Welt verändern. See you tomorrow. Bis morgen.